ganz hoch geflogen, war noch nie im Himmelszelt, hab nie mein Herz verloren, bis ich dich traf auf dieser Welt. Es war der Sommer meines Lebens, als ich deine Augen sah. Am Strand der Sehnsucht waren wir ganz zärtlich und ganz nah. Und mein Herz fängt an zu schlagen, immer schneller und noch mehr. Denn ich muss dir endlich sagen, ich liebe dich und noch viel mehr. Nur ein Leben lang mit dir will ich die Sterne fliegen sehen, denn ich hab noch nie so sehr mein Herz verloren. Nur ein Leben lang mit dir will ich die Sonne lachen sehen, denn ich weiß genau, dass du mein Leben bist. Schon seit Tagen ein tolles Liebespaar. Und du stellst mir oft die Fragen, wie wird es sein in einem Jahr? Werden wir uns immer lieben, wie am allerersten Tag? Den Sand der Sehnsucht immer spüren, wie er gestern vor uns lag. Und mein Herz fängt zu schlagen, immer schneller und noch mehr. Und ich sag auf deine Fragen, ich liebe dich und noch viel mehr. Nur ein Leben lang mit dir will ich die Sterne fliegen sehen.